morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. In verse 6, John continues. Johannes macht mit Vers 6 weiter. That he's just told us that the spirit of this world, that's what these people belong to. And then he says, but we belong to God. Nachdem er uns gerade gesagt hat, dass diese Menschen dem Geist dieser Welt angehören, sagt er, wir aber gehören Gott. And whoever truly knows God listens to us. Und wer Gott wirklich kennt, hört auf uns. Look at the contrast he makes. Sieh mal, welchen Kontrast er herstellt. The world listens to those who are of the spirit of the world. Die Welt hört auf diejenigen, die dem Geist dieser Welt angehören. But we who are of God and are promoting and moving forward the things of God and the kingdom of God. Aber wir, die wir von Gott sind, die wir die Dinge und das Reich Gottes fördern und voranbringen. Those people who are also of God, they will listen to us. Wir werden von denen gehört werden, die auch von Gott sind. John is making a very strong statement next. Als nächstes macht Johannes eine sehr starke Aussage. He says, those who refuse to listen to us do not belong to God. Er sagt, diejenigen, die sich weigern, auf uns zu hören, gehören nicht zu Gott. I have seen this statement misused, misapplied and misinterpreted. Ich habe gesehen, wie diese Aussage missbraucht, falsch angewendet und falsch interpretiert wurde. And everything in the Bible can be misapplied. Of course I understand that. Alles in der Bibel kann falsch angewendet werden. Das ist mir natürlich klar. And I've seen it applied in this way. Ich habe erlebt, dass es folgendermaßen angewendet wurde. That leaders have said, look, if they don't listen to us, these people, then they're just of this world, not even part of us. Leiter haben gesagt, wenn sie nicht auf uns hören, dann sind sie von dieser Welt. Sie gehören nicht zu uns. But this is not what John is saying in this context at all. Doch das ist überhaupt nicht das, was Johannes in diesem Zusammenhang sagt. John is not saying that we shall use this scripture to manipulate people to listen to us and obey us and do what we say. Johannes sagt nicht, dass wir diese Schriftstelle nutzen sollten, um Menschen so zu manipulieren, dass sie uns zuhören und gehorchen und tun, was wir sagen. He's very clear talking in the context of people who are governed by the spirit of this world. Who have the spirit of the Antichrist. In diesem Zusammenhang spricht er ganz klar von Menschen, die vom Geist dieser Welt regiert werden, die den Geist des Antichristen haben. Who promote the spirit demons of this world. Die dämonischen Geister dieser Welt fördern, unterstützen. Those people he's talking about. Von diesen Menschen spricht er. And then he says, of course, those people don't listen to us. Dann sagt er, natürlich hören diese Menschen nicht auf uns. But the ones who actually are really of God, they listen to these godly things that we teach. Aber diejenigen, die wirklich von Gott sind, hören auf diese göttlichen Dinge, die wir lehren. John doesn't say that those who belong to God agree with everything that everybody preaches. Johannes sagt nicht, dass diejenigen, die zu Gott gehören, mit allem übereinstimmen, was gepredigt wird. That's not his saying. Das sagt er nicht. He's talking to the whole context. He's still talking about walking in love. Er spricht immer noch davon, in Liebe zu leben. And you will say in John chapter 4 he talks still enough about love. Du wirst sehen, dass er in Kapitel 4 noch mehr über die Liebe spricht. So people who are not listening to the message of love, people who deny that Jesus is the only Messiah. Menschen, die nicht auf die Botschaft der Liebe hören, die leugnen, dass Jesus der einzige Messias ist. Those are the ones who are not going to listen to us when we preach the message of love and the good news. Sind diejenigen, die uns nicht zuhören, wenn wir die Botschaft der Liebe und die gute Nachricht predigen. And John says that they actually don't belong to God. Johannes sagt, dass sie in Wirklichkeit nicht zu Gott gehören. We have to really come to the place. Wir müssen wirklich an den Punkt kommen, where we understand that there will always be people who reject the gospel because it looks totally stupid to them. Wo wir verstehen, dass es immer Menschen geben wird, die das Evangelium ablehnen, weil es für sie völlig dumm erscheint. Remember, Paul said, vergiss nicht, Paulus sagt, that the gospel is the power of God for salvation to those who believe. Dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Errettung für diejenigen ist, die glauben. But to those who don't believe, it's foolishness. Aber für diejenigen, die nicht glauben, ist es eine Torheit. There are people who will reject the gospel who are in this world and we can't expect that they applaud us for what we preach. Es gibt Menschen dieser Welt, die das Evangelium ablehnen und wir können nicht erwarten, dass sie uns für das, was wir predigen, applaudieren. They have to refuse to listen to what we say. Otherwise, things wouldn't even be correct. Sie müssen sich weigern, auf das zu hören, was wir sagen. Sonst würde es keinen Sinn ergeben. How do you expect people who love darkness applaud the light? Wie kann man erwarten, dass Menschen, die die Finsternis lieben, dem Licht applaudieren? That doesn't even make sense. Das macht keinen Sinn. And now he says this. Dann sagt Johannes, that is how we can know the difference between the spirit and truth and the spirit of deceit. Daran können wir den Unterschied zwischen dem Geist der Wahrheit und dem Geist der Täuschung erkennen. Here's what the Passion says in its footnotes. In den Fußnoten der Passion-Übersetzung heißt es, it says that the New Testament gives us several ways to discern true from false prophets. Das Neue Testament gibt uns eine Reihe von Möglichkeiten, wie wir wahre von falschen Propheten unterscheiden können. And John here in this part he gives us 8 ways. Johannes nennt uns hier 8 Kriterien. Number 1, they must confess Jesus as the Messiah that was come in bodily form. Nummer 1, sie müssen bekennen, dass Jesus der Messias in physischer Form gekommen ist. Number 2, they must not come in the spirit of this world. Nummer 2, sie dürfen nicht im Geist dieser Welt kommen. Remember, we talked about it. That's a completely different spirit. Du erinnerst dich, wir haben darüber gesprochen, das ist ein völlig anderer Geist. Number 3, they must listen to the truth. Nummer 3, sie müssen auf die Wahrheit hören. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. Doctrine is not necessarily truth. It might be your understanding of a Bible passage. Eine Lehre, eine Doktrin ist nicht unbedingt die Wahrheit. Es könnte dein Verständnis einer Bibelstelle sein. But Jesus is the truth. Aber Jesus ist die Wahrheit. They must demonstrate love. Nummer 4, sie müssen Liebe zeigen. Fifthly, the spirit of truth must be in them. Nummer 5, der Geist der Wahrheit muss in ihnen sein. Sixth, they must remain true to the original word of God. Punkt 6. Sie müssen dem geschriebenen Wort Gottes treu bleiben. 7. They must be overcomers who have the greater one living in them. Nummer 7. Sie müssen Überwinder sein, die den Größeren in sich haben. And 8. They must have a commitment to the body of Christ. Nummer 8. Sie müssen dem Leib Christi hingegeben sein. Now in the footnote the Passion says that all of these things are found here in the context. In der Fußnote heißt es in der Passion Übersetzung, dass all diese Dinge hier im Kontext zu finden sind. But remember, denke jedoch daran, people who are rejecting the truth, who are rejecting Jesus Christ, who just add him into their lives. Menschen, die die Wahrheit ablehnen, die Jesus Christus ablehnen, die ihn nur ihrem Leben hinzufügen, they're acting in a different spirit. Handeln in einem anderen Geist. For me, it is quite saddening, I guess that's the word I want to use. Für mich ist es ziemlich traurig. Ich denke, das ist das Wort, das ich verwenden möchte. That how many people in the last few years, dass in den letzten Jahren viele Menschen, who were saved and loved Jesus passionately, die gerettet wurden und Jesus leidenschaftlich liebten, they have not rejected Jesus as one way, but they have rejected Jesus as the only way. Jesus nicht als einen Weg, sondern als den einzigen Weg abgelehnt haben. There are people who were passionate Christians. They say, I still believe in Jesus, but you can't say he's the only way. Es gibt Menschen, die leidenschaftliche Christen waren und sagen, ich glaube immer noch an Jesus, aber man kann nicht sagen, dass er der einzige Weg ist. God is a love. He's not going to send people to hell who don't believe in Jesus. Gott ist Liebe. Er wird keine Menschen in die Hölle schicken, die nicht an Jesus glauben. And this is the spirit of the world that we must reject. Das ist der Geist der Welt, den wir ablehnen müssen. And it's going to increase. Er wird jedoch zunehmen. Because the blindness of the hearts of the people will increase. Weil die Blindheit der Herzen der Menschen zunehmen wird. Therefore, our intimacy with Jesus and our passion to hold him high must always burn in our hearts. Deshalb muss unsere Intimität mit Jesus und unsere Leidenschaft, ihn hochzuhalten, in unseren Herzen immer brennen. I will see you tomorrow. Bis morgen.